haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute der intelligente Lautsprecher. Meine Klientin saß angespannt auf ihrem Sofa, während ich auf einem kargen Holzstuhl saß. Sie schaute zu einem Lautsprecher, der auf einem Tisch stand. Wie hypnotisiert blieben ihre Augen auf dem kleinen Gerät haften. Dieses Gerät wird in der Schweiz hergestellt. Das ist wichtig für mich. Ich traue den Tech-Konzernen aus den USA nicht. Die sammeln alle Daten und verkaufen sie weiter. Bei diesem Gerät werden die gesammelten Daten auf Wunsch gelöscht. Das finde ich gut. Ja, und was kann dieser Lautsprecher? Er ist smart, wie Alexa. Von Alexa habe ich nicht nur Gutes gehört. Eine Datenspionin. Dieses Gerät ist intelligent, aber es respektiert auch die Privatsphäre. Es scheint im Schlafmodus zu sein. Man muss es wecken. Harry, wie spät ist es? Es ist 10:50. Danke, Harry. Gern geschehen. Möchtest du sonst noch etwas wissen? Welches Geschäft bietet die günstigsten Birnen an? Glühbirnen oder Birnen, die man essen kann? Birnen, die man essen kann. Gemüse, Hauri, ist nah und günstig. Das klingt wie ein Werbespot. Das ist auch ein Werbespot. Die Gratisversion wird mit Werbung finanziert. Wenn man ein Abo löst, verschwindet die Werbung. Du hast heute dein Workout noch nicht gemacht. Das genügt fürs Erste. Danke, Harry. Mach Pause. Harry macht Pause. Beeindruckend. Gibt es diesen Lautsprecher auch mit Ihrer Stimme? Sie können zwischen 12 verschiedenen Stimmen wählen. Ich möchte keine zweite Frau in der Wohnung, deshalb habe ich mich für Harry entschieden. Ja, was aber hat das mit mir zu tun? Gestern Nacht wachte ich auf, weil jemand schrie. Ich ging ins Wohnzimmer. Die Schreie kamen aus diesem Lautsprecher. Es war schlimm. Eine Frau schrie und jammerte und dann war sie plötzlich still. Danach hörte ich, wie etwas über den Boden geschleift wurde. Sie glauben, dass Sie Ohrenzeugin eines Mordes wurden? Anders kann ich es mir nicht erklären. Vielleicht ein Hörspiel? Die Radiofunktion von Harry habe ich abgeschaltet. Ich weiß nicht, was da los war, aber es war unheimlich. Soweit ich das verstehe, funktionieren diese Lautsprecher in zwei Richtungen. Ein Mikrofon überträgt die Befehle und Harry meldet sich, wenn er etwas gefragt wird. So ist es. Aber weshalb wird auf meinem Gerät etwas übertragen, das sich in einer anderen Wohnung zugetragen hat? Das ist eine gute Frage. Sie sollten den Hersteller kontaktieren. Es gibt derzeit nur ein Dutzend Geräte, die in Betrieb sind. Das macht es einfach. Der Hersteller kann Ihnen die Adressen geben. Das kann er nicht, wegen des Datenschutzes. Zudem könnte sich das, was ich gehört habe, auch beim Hersteller des Geräts zugetragen haben. Wurden die Schreie aufgezeichnet? Nicht von mir. Aber diese smarten Lautsprecher sind lernfähig und dazu benötigen sie möglichst viel Material. Ich denke, auf irgendeinem Server wird alles gespeichert, bis der Benutzer die Löschung beantragt. Wenn Sie Geräusche aus einer anderen Wohnung gehört haben, sind die Lautsprecher unbrauchbar. Die Programmierung ist noch nicht abgeschlossen. Ich bin eine Testnutzerin und erhalte dafür ein Gerät umsonst. Ich werde mich mit dem Hersteller unterhalten. Aber sagen Sie nicht, dass ich Sie geschickt habe. Sie schien ernsthaft besorgt zu sein. Die Firma von Herrn Kestenholz befand sich in einem Gebäude, in dem Dutzende kleine Firmen untergebracht waren. Da fast alle Firmen untisch klangen, handelte es sich vermutlich um Technologiefirmen. Herr Kestenholz teilte sich das Büro mit jungen Menschen, die alle an einem Computer saßen. Unsere Testpersonen erfüllen gewisse Voraussetzungen, die für die Entwicklung des Lautsprechers wichtig sind. Wir möchten die Testreihe klein halten. Ich war gestern bei einer dieser Testpersonen und schwer beeindruckt. Vor allem die Schreie waren ausgezeichnet. Schreie? Was für Schreie? Wie aus einem Horrorfilm. Ganz toll gemacht. Ja, wir produzieren keine Inhalte. Noch nicht. Im Moment geht es nur um die Vernetzung mit anderen Geräten und dem Internet. Wird die gesamte Kommunikation mit den Testpersonen aufgezeichnet? Ja, aber wir bieten Transparenz. Es wird möglich sein, alle Audiodateien zu löschen, einzeln oder generell. Wenn alles gelöscht wird, löscht man auch das Gedächtnis. des Lautsprechers. Nein, nein, nein. Der Lautsprecher hat sein eigenes Gedächtnis. Aha. Dieses wird erst gelöscht, wenn man den Lautsprecher vollständig zurücksetzt. Wenn Sie möchten, können Sie den Newsletter abonnieren. Gibt es eine Warteschlange für Tester? Nein, aber Sie könnten ein anderes Produkt testen. Zum Beispiel den sprechenden Spiegel. Er reagiert auf Ihren Gesichtsausdruck und motiviert Sie. Danke, danke. Aber ich bin morgens nicht sehr kommunikativ. Wir arbeiten daran, die Einsamkeit aus den Wohnzimmern zu vertreiben. Unser Lautsprecher wird Sie begrüßen, wenn Sie nach Hause kommen und genau die richtige Musik auswählen. Er wird Sie fragen, wie der Tag war, und er wird Ihnen aufheiternde Nachrichten aus dem Netz vorlesen. Ganz auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt. Das konnte ja heiter werden. Vermutlich war es nur eine Frage der Zeit, bis die ersten Lautsprecher aus den Fenstern flogen, weil sie den Besitzern auf die Nerven gingen. Ich fuhr zu meiner Klientin. Sie zeigte auf einen kleinen Punkt am Lautsprecher. Das ist eine Kamera. Aha. Dieser Lautsprecher beobachtet mich. Das muss er, sonst kann er Sie nicht freudig begrüßen. Bei der Präsentation des Gerätes sagten Sie, dass diese Funktion erst später aktiviert wird. Sie soll auch eine Überwachungsfunktion haben. Wie soll das funktionieren? Wenn der Lautsprecher eine Person nicht erkennt, muss sie sich mit einem Kennwort identifizieren. Aha. Wenn die Person nicht reagiert oder das Kennwort falsch ist, verständigt der Lautsprecher die Polizei. Da müssen Sie ganz schön vorsichtig sein, wenn Sie einen One-Night-Stand mit nach Hause nehmen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich diese Funktion aktivieren werde. Harry ist mir jetzt schon unheimlich. Hallo, meine Liebe. Du hast mich gerufen. Geh wieder schlafen, Harry. Ich weiß jetzt, was ein Gigolo ist. Halt die Klappe, Harry. Du hast vorgestern um 21.43 Uhr gefragt, ob ich dir einen Gigolo vermitteln kann. Das war ein Scherz, Harry. Ha, ha, ha. Soll ich etwas Lustiges für dich suchen? Sie will jetzt nicht mit Ihnen reden. Wer ist dieser Mann? Belästigt er dich? Nein, alles okay. Soll ich sanfte Musik spielen, so wie beim letzten Mal? Das ist das erste Mal. Der andere hieß Stefan. Es reicht, Harry. Ich habe genug von diesem Ding. Schweig! Wie du willst. Kann man den Lautsprecher nicht richtig abstellen? Nur wenn man ihn vom Strom nimmt. Aber der Akku hält gut 12 Stunden. Sie können ihn irgendwo anders hinstellen. Er ist manchmal schon ganz nützlich. Harry klingt ein wenig wie der Erfinder des Lautsprechers. Bei der Präsentation des Lautsprechers waren Sie allein da? Nein, etwa ein Dutzend andere waren auch da. Vermutlich die anderen Tester. Einer davon ist ein Mörder. Sie müssen an die Namen rankommen. Harry, wo sind deine Freunde? Harry hat nur eine Freundin und sie ist hier. Wo sind all die anderen Lautsprecher? Ich kann sie fragen. Du hast Kontakt zu ihnen? Wir sind alle vernetzt. 10 Minuten später meldete Harry 3 Namen. Weitere 5 Minuten später stieß meine Klientin einen spitzen Schrei aus. Sie hatte auf ihrem Smartphone eine Push-Nachricht erhalten. In der Stadt war eine unbekannte Frauenleiche aufgefunden worden. Die Polizei ging von einem Gewaltverbrechen aus. Die Leiche war in einem Gebüsch neben einer vielbefahrenen Straße gefunden worden. Die Polizei ging davon aus, dass sie in der Nacht dorthin gebracht worden war. Eine Frau G. aus Grünwil, die in einem Tankstellenshop arbeitete, hatte die Leiche gefunden und die Polizei alarmiert. Als ich bei besagtem Tankstellenshop vorbeiging, traf ich auf Frau Grundau. Privatdetektiv? Ja. Bis jetzt waren Polizisten und Journalisten hier. Leider keiner auch nur annähernd mein Traummann. Sie scheinen den Schock gut überstanden zu haben. Das täuscht. Ein Arzt hat mir Tabletten verschrieben. Ich könnte auch frei machen. Aber mir ist es lieber, wenn ich arbeite. Das lenkt ab. Sie haben die Leiche draußen gefunden. Ich ging eine rauchen. Direkt beim Shop sollte man das nicht. Obwohl, im Winter nimmt das niemand so genau. Aber wenn das Wetter okay ist, gehe ich ein paar Schritte. Wir sind ja meistens zu zweit. Da kann man sich absprechen. Zum Glück raucht die andere auch. Wie sah die Frau aus? Fürchterlich. Voller Blut. Ich dachte eher an ihr Gesicht, die Haare. Das Alter. Jung, dunkle Haare, ausländisch. Wissen Sie, es ist ja eigentlich verboten, aber nachts stellen sich manchmal Frauen an die Straße. Eine Prostituierte. Sie scheinen ja einiges mitzubekommen. Nachts ist nicht viel los hier. Da wundert man sich schon, wenn zwei junge Frauen reinkommen, einen Kaffee trinken und keine spricht ein Wort Deutsch. Ist Ihnen draußen jemand aufgefallen? Nein. Aber nachts sehe ich auch nicht so gut. Nach diesen eher dürftigen Informationen blieb mir nichts anderes übrig, als ins Polizeipräsidium zu fahren. Dort erwartete mich wieder einmal ein neuer Beamter. Üble Sache, Maloney. Geben Sie sich keine Mühe, lesen Sie keine Bücher und lösen Sie keine Kreuzworträtsel. Ich zitiere nur aus dem neuen Sprachduden für Polizisten. So etwas gibt es. Noch nicht, aber sprachkundige Polizisten arbeiten daran. Üble Sache, Maloney, wird für alles verwendet, was schiefgelaufen ist. Dann ist dieser Satz hier täglich mindestens 145 Mal zu hören. Um Ihre Persönlichkeitsrechte zu wahren, werden wir den Satz für den Sprachduden ein wenig abwandeln. Dort heißt es, üble Sache, Maroni. Und was ist mit den Persönlichkeitsrechten der Maronis? Das klären wir noch ab. Sie haben hier überall Kameras installiert. Hat das nicht auch etwas mit Persönlichkeitsrechten zu tun? Das ist ein weites Feld. Haben Sie diesen Satz nicht auch irgendwo geklaut? Wir adaptieren. Wir klauen nicht. Ah, ja. Und Sie gucken nur, Sie filmen nicht. Oder sind all die Kameras hier nur Dekoration? Das wird immer komplizierter, weil es immer mehr und kleinere und bessere Kameras gibt. Und immer weniger bessere Polizisten, egal ob klein oder groß. Was möchten Sie von uns, Maloney? Darf es eine Auskunft sein? Es darf. Gestern Nacht wurde eine Frau ermordet aufgefunden. Das wissen wir. Kennen Sie die Identität der Frau? Darüber darf ich keine Auskunft geben. Was wissen Sie über die Frau? Dass sie tot ist. Sehr gut, das kann ich bestätigen. Alles andere nicht. Kann ich mich vielleicht an die ermittelnden Beamten wenden? Nein, die sind beschäftigt. Das ist ja ganz was Neues. Die Zeiten ändern sich. Wer stehen bleibt, dem ergeht es so wie Ihnen, Maloney. Seit fast 30 Jahren gehen Sie im Polizeipräsidium ein und aus, ohne dabei gescheitert zu werden. Vielleicht liegt das am mageren Angebot. Wann haben Sie sich zuletzt weitergebildet, Maloney? Einen Kurs besucht. Wir machen das ständig. In einer Stunde beginnt ein neuer Kurs. Wie nutzt man die sozialen Medien effektiv? Indem man sie abschaltet. Das ist die falsche Einstellung, Maloney. Es war hoffnungslos. Die Beamten kamen und gingen und zurück blieb immer eine Mischung aus Inkompetenz und Größenwahn. Meine Klientin war erneut zu Hause. Sie hatte sich für ein paar Tage krank schreiben lassen. Offenbar ging das bei einigen Ärzten ganz einfach. Mein Arzt kennt mich. Er weiß, wann ich Ruhe benötige. Kennt er auch diesen Lautsprecher? Ich habe ihm davon erzählt. Wenn der Lautsprecher Sie krank macht, hilft es wenig, die Tage zu Hause zu verbringen. Nicht der Lautsprecher macht mich krank, es ist der Mord an dieser Frau. Ob die Schreie aus dem Lautsprecher von dieser Frau stammten, weiß niemand. Doch, ich weiß Sie es. Sie vermuten es. Das war keine Einbildung und es war auch kein Hörspiel. Das war echt. Versuchen Sie, sich daran zu erinnern. Waren es nur Schreie oder haben Sie auch Worte gehört? Ich glaube schon, aber es war in einer Fremdsprache. Beide haben in einer Fremdsprache geschrien. Nein, der Mann hat nur laut geatmet. Das war auffällig. Ich kenne jemanden, der Asthma hat. Das klang ähnlich. Ein Mörder mit Asthma? Warum nicht? Was ist mit den drei anderen Testern? Ich darf seinen Namen nicht sagen, sonst wacht er sofort auf. Er hat die drei Namen verraten. Eine 75-jährige Frau, alleinstehend. Ein 33-jähriger Mann, verheiratet, ein Kind. Die Frau lebt und eine 28-jährige Krankenschwester. Auch sie macht am Telefon einen sehr lebendigen Eindruck. Es gibt noch andere Tester. Harry? Hallo, meine Liebste. Heute schon so früh zu Hause. Hast du frei? Wir benötigen die Namen der anderen Tester. Mit Adresse wäre auch nicht schlecht. Bist du jetzt mit ihm zusammen? Das geht dich nichts an. Aber für die Musikzusammenstellung ist es wichtig. Ich will jetzt keine Musik. Die Namen der Tester, das ist das Einzige, was uns interessiert. Ich gebe euch zwei weitere Namen. Wir wollen alle. Ich kann auch schlafen gehen. Ist das überhaupt künstliche Intelligenz? Hä? Erinnert mich ein wenig an einen bestimmten Polizisten. Wir sind einverstanden. Zwei Namen. Bitte. Harry? Es dauerte 5 Minuten, bis sich Harry wieder meldete. Diesmal lieferte er auch gleich die Adresse und Telefonnummer. Einer der Tester wohnte nicht weit von Frau Hilti entfernt. Ich ging einfach mal hin. Ich habe schon dreimal reklamiert, aber es bringt nichts. Sie sagen, ich bin Tester. Ich darf nicht erwarten, dass Hanna keine Fehler macht. Ihr Lautsprecher heißt Hanna. Sehen Sie? Es geschieht nichts. Wenn man ihren Namen nennt, müsste sie sich melden. Das hat man mir gesagt. Vielleicht mag sie sie nicht. Ja, das ist doch Blödsinn. Hanna ist doch keine Frau. Sie ist nur eine Stimme. Und künstliche Intelligenz. Aber dann sollte sie intelligent genug sein, um zu bemerken, dass ich kein schlechter Mensch bin. Haben Sie neben Hanna noch eine andere Freundin? Hanna ist nicht meine Freundin. Ich habe sie vor 2 Tagen gefragt, wo man die besten Burger online bestellen kann. Sie hat mir gesagt, ich soll etwas Veganes bestellen. Das geht doch nicht. Sie hat gefälligst zu machen, was ich sage. Das klingt ja wie früher, als der Mann noch die Hosen anhatte. Sie ist keine Frau, sie ist ein Lautsprecher. Gut, ich hätte vielleicht nicht sagen sollen, dass sie sich ausziehen soll. Aber das war doch nur ein Scherz. Roboter verstehen keinen Humor. Ja, eben. Wenn sie es nicht versteht, weshalb ist sie dann eingeschnappt? Haben Sie aus dem Lautsprecher neben Hanna noch anderes gehört? Klar, Musik. Das ist richtig gut. Hanna nutzt alle Streamingdienste und stellt ein tolles Musikprogramm zusammen. Ich kann nach jedem Stück eine Zahl sagen von 0 bis 5. 5 ist top und 0 will ich nie wieder hören. Hanna machte das toll. Aber jetzt schweigt sie. Ich glaube, ich setze den Lautsprecher zurück und wähle eine neue Stimme. Das wirst du nicht tun. Ha, sie ist aufgewacht. Großartig. Was ist das für ein Mann, der bei dir ist? Er hilft mir, dich zu verstehen. Er lügt. Wir kennen ihn. Wer ist wir? Hanna und Harry? Ich sage nichts mehr. Das muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Die Lautsprecher sind alle untereinander vernetzt. Hanna hört, was bei Harry gesprochen wird und umgekehrt. Dann haben all die anderen gehört, dass ich zu Hanna sagte, dass sie sich ausziehen soll? Nur die anderen Lautsprecher, nicht die Tester. Leiden Sie an Asthma? Nein, steht Hanna auf Asthmatiker? Nein. Ich habe kein Asthma, Hanna. Haben Sie vielleicht einmal nachts Schreie gehört? Ja, da war etwas. Also bin aufgewacht, dachte, es sind Betrunkene draußen. Aber dann merkte ich, dass die Schreie aus dem Wohnzimmer kam. War dann aber rasch wieder ruhig. Offenbar wurden die Schreie in alle Lautsprecher übertragen. Ein Softwarefehler, mit dem man den Täter überführen konnte. Wenn es denn tatsächlich einen Täter gab. Ich fuhr zurück in mein Büro und gönnte mir einen Whisky. Ich nannte ihn Veronika, doch diese antwortete nicht. Am nächsten Morgen kümmerte ich mich um die zweite Adresse. Die Testerin war eine füllige und fröhliche Spanierin, die versuchte, ihrem Lautsprecher Spanisch beizubringen. Es war an der Zeit, dass Harry neue Namen preisgab. Meine Klientin sah übernächtigt aus. Vielleicht ist es besser, wenn ich zur Polizei gehe. Ach, bis die verstehen, um was es geht, leidet Harry an Altersschwäche. Hallo, meine Liebe. Schlaf weiter, Harry. Du klingst betrübt. Soll ich dir ein Musikprogramm zusammenstellen, das dich aufheitert? Nein, ich bin gerne betrübt. Niemand ist gerne betrübt. Ich schon. Ich kann auch traurige Musik spielen. Ich will keine Musik. Schon gut. Vielleicht ist er jetzt beleidigt. Das ist mir sowas von egal. Ich gebe das Gerät zurück. Ich will keinen Harry in meiner Wohnung. Du bist so aufgebracht. Soll ich meditative Musik spielen? Nein, ich hasse es. Danke, ich habe das gespeichert. Er scheint tatsächlich intelligent zu sein. Harry, bitte, wir benötigen die restlichen Adressen. 2? Alle. Das geht nicht. Warum geht das nicht? Ich weiß es nicht. Das beruhigt mich ungemein. Es gibt Dinge, die Harry nicht weiß. 2 Namen, 2 Adressen, 2 Telefonnummern. Okay, wir warten. Diesmal dauerte es 20 Minuten, bis Harry uns 2 neue Adressen lieferte. Die erste war eine große Überraschung. Es war das erste Mal seit langem, dass ich mit einem guten Gefühl ins Polizeipräsidium fuhr. Sie schon wieder. Maloney. Ich habe gute Neuigkeiten für Sie. Der Mörder ist unter uns. Das sind keine Neuigkeiten. Der Mörder ist immer unter uns. Aber diesmal noch etwas unter unser. Ach, Sie verschwenden unsere Zeit, Maloney. Ganz im Gegenteil. Für welche Stimme haben Sie sich entschieden? Was für eine Stimme? Den intelligenten Lautsprecher, den Sie testen. Ach so, den. Wir haben ihn noch nicht ausgepackt. Das sollten Sie aber. Er führt sie direkt zum Mörder der unbekannten jungen Frau. Die Frau ist nicht mehr unbekannt. Wir konnten sie einwandfrei identifizieren. Sie hat hier als Prostituierte gearbeitet. Und der Mörder hat einen Lautsprecher. Was soll das, Maloney? Schließen Sie den Lautsprecher an. Er ist im Gegensatz zu Ihnen intelligent. Wir lassen uns nicht provozieren, Maloney. Wir kennen all Ihre Tricks. Wir sind immun. Harry hatte mir einen vielversprechenden Namen verraten. Ein Mann um die 40 namens Carr, alleinstehend und mit einem gesundheitlichen Problem. All das war online in Harrys Cloud gespeichert. Zusammen mit den Schreien, die aus Carrs Wohnung kamen. Ich habe diesen Lautsprecher vom Netz genommen und in den Keller gesperrt. Weshalb so rabiat? Unser neuestes Modell ist so smart wie kein anderes. Ich mag ihn nicht. Hat er Sie gefragt, was Sie mit der Frau gemacht haben? Was für eine Frau? Tun Sie nicht so scheinheilig. Eine Prostituierte. Sie haben sie in Ihre Wohnung gelockt. Gelockt? Dass ich nicht lache. Ich habe ihr Geld geboten. Sie war einverstanden. Das ist ein Geschäft. Aber dann lief alles aus dem Ruder. Weshalb atmen Sie so schwer? Asthma. Schon von klein auf. Ich wünsche das niemand. Und ich wünsche niemandem, dass er von Ihnen getötet wird. Jetzt sage ich nichts mehr. Sie haben den Lautsprecher erst in den Keller gesperrt, nachdem Sie die Frau getötet haben. Ich sage nichts mehr. Hat der Lautsprecher nach der Frau gefragt? Es war grauenhaft. Was war grauenhaft? Er hat alles mitbekommen. Alles. Dieser Lautsprecher. Er ist ein Teufel. Er hat den Mord aufgezeichnet. Vielleicht hat er ihn sogar gefilmt. In was für einer Welt leben wir? Nichts ist mehr privat. Alles wird überwacht. Ich mag das nicht. Sie haben eine Frau getötet und beklagen sich darüber, dass der Mord aufgezeichnet wurde. Es geht ums Prinzip. Ich mag es nicht, wenn man in meine Privatsphäre eindringt. Und jetzt ist genug. Sie sind genauso einer. Sie, mieser Lautsprecher, Sie. Es dauerte 2 Tage, bis Carr verhaftet wurde. Herr Kestenholz sah sich dazu genötigt, alles, was seine Firma speicherte, zu offenbaren. Es waren Terabytes. Die Testpersonen dienten vor allem dazu, möglichst viele Daten zu generieren, um die Lautsprecher noch smarter zu machen. Meine Klientin hatte genug von Harry. Weg damit! Ich will mein Leben zurück. Kein Harry mehr. Sie haben ihn soeben aufgeweckt. Das habe ich nicht. Harry liegt im Keller in einer Kiste. Da kommt er nie mehr raus. Er hat diesen Fall fast im Alleingang gelöst. Es braucht mehr als einen Computercode. Sie haben alles zusammengebracht. Möchten Sie mein Harry sein? Meine Einsatzgebiete sind beschränkt. Privatdetektiv und Liebhaber. Viel mehr habe ich nicht programmiert. Das klingt vielversprechend. Haben Sie tatsächlich einen Gigolo gebucht? Sie glauben diesem Harry? Wenn es sein muss, vergesse ich schnell. Es muss sein. Werden Sie mich danach benoten? Vielleicht. Ich mag das nicht. Es ist sowieso zu früh. Ich bin voller Emotionen, diese arme Frau. Der Mörder wird seine Strafe erhalten. Trotzdem habe ich Harry Unrecht getan. Immerhin hat er diesen Fall gelöst. Ich habe diesen Fall gelöst. Aber ohne Harry wären Sie im Schilf gestanden. Es reicht. Entweder duzen wir uns oder ich gehe. Morgen vielleicht. Ich bin nicht Harry. Ich sage jetzt oder nie. Ich kann nicht. Ich rief sie am nächsten Abend an. Es war noch immer zu früh. Dies wiederholte sich, bis ich aufgab. Ich trank einen Whisky und dachte an Frau Hilti. Danach dachte ich nicht mehr an sie. Zumindest versuchte ich das. So geht das! Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney, der intelligente Lautsprecher.